Erster Korah, Datan und Abiram waren Männer. Sie waren gegen Mose. Zweiter 250 Männer aus Israel waren auch dabei. Sie waren wichtige Leute. Sie waren gegen Mose. Dritter, sie sagten zu Mose und Aaron, es ist genug. Alle Leute sind heilig. Jahwe ist bei uns. Warum seid ihr wichtiger als andere? Vierter Mose hörte das. Er fiel auf sein Gesicht. Fünfter Mose sagte zu Korah, morgen wird Jahwe zeigen, wer zu ihm gehört. Er wird zeigen, wer heilig ist. Jahwe wird ihn zu sich lassen. Sechster Mose sagte, Korah und deine Männer, nehmt Räucherpfannen. Siebter macht Feuer hinein. Legt morgen Räucherwerk darauf vor Jahwe. Jahwe wird zeigen, wen er wählt. Ihr Söhne Levis, es ist genug. Achter Mose sagte zu Korah, hört zu, ihr Söhne Levis. Neunter Gott hat euch aus Israel gewählt. Ihr sollt ihm dienen. Ihr sollt am Zelt Jahwes arbeiten. Ist das nicht genug für euch? Zehnter Gott hat dich und deine Brüder gewählt. Ihr sollt ihm dienen. Wollt ihr jetzt auch Priester sein? Elfter, ihr seid gegen Jahwe. Du und deine Gruppe. Was ist Aaron? Warum beschwert ihr euch über ihn? Zwölfter Mose rief Datan und Abiram. Aber sie sagten, wir kommen nicht. Dreizehnter, sie sagten, du hast uns aus einem guten Land geführt. Jetzt sterben wir in der Wüste. Willst du auch noch unser Chef sein? Vierzehnter, du hast uns nicht in ein gutes Land gebracht. Du hast uns keine Felder gegeben. Willst du uns täuschen? Wir kommen nicht. Fünfzehnter Mose wurde sehr wütend. Er sagte zu Jahwe, nimm ihre Opfer nicht an. Ich habe niemandem etwas weggenommen. Ich habe niemandem geschadet. Sechzehnter Mose sagte zu Korah, du und deine Gruppe, kommt morgen vor Jahwe. Du, sie und Aaron. Siebzehnter, jeder soll seine Räucherpfanne nehmen. Legt Räucherwerk darauf. Bringt sie vor Jahwe. Es sind 250 Räucherpfannen. Du und Aaron, bringt auch eure Pfannen. Achtzehnter, sie nahmen ihre Räucherpfannen. Sie machten Feuer hinein. Sie legten Räucherwerk darauf. Sie stellten sich vor das Zelt. Mose und Aaron waren auch da. 19. Korah versammelte alle Leute vor dem Zelt. Dann zeigte sich die Herrlichkeit Jahwes allen. 20. Jahwe sprach zu Mose und Aaron. 21. Er sagte, geht weg von diesen Leuten. Ich will sie schnell vernichten. 22. Mose und Aaron fielen auf ihr Gesicht. Sie sagten, O Gott, du gibst allen Menschen Leben. Wenn ein Mann sündigt, willst du alle bestrafen? 23. Jahwe sprach wieder zu Mose. 24. Er sagte, sprich zu den Leuten. Sagt ihnen, geht weg von den Zelten von Korah, Datan und Abiram. 25. Mose ging zu Datan und Abiram. Wichtige Männer aus Israel folgten ihm. 26. Er sagte zu den Leuten, geht schnell weg von den Zelten dieser bösen Männer. Berührt nichts von ihnen. Sonst werdet ihr auch bestraft für ihre Sünden. 27. Die Leute gingen weg von den Zelten. Datan und Abiram standen vor ihren Zelten. Ihre Frauen und Kinder waren bei ihnen. 28. Mose sagte, daran werdet ihr wissen, dass Jahwe mich gesandt hat. Ich habe diese Dinge nicht selbst getan. 29. Wenn diese Männer normal sterben, hat Jahwe mich nicht gesandt. 30. Aber wenn Jahwe etwas Neues tut, dann werdet ihr es wissen. Wenn die Erde sich öffnet und sie verschlingt. Wenn sie lebendig in die Erde gehen. Dann wisst ihr, dass diese Männer Jahwe beleidigt haben. 31. Als Mose das gesagt hatte, öffnete sich der Boden. 32. Die Erde öffnete ihren Mund. Sie verschlang sie und ihre Häuser. Alle Leute, die zu Korah gehörten, wurden verschlungen. 33. Sie gingen lebendig in die Erde. Die Erde schloss sich über ihnen. Sie waren weg aus der Gruppe. 34. Alle Israeliten, die in der Nähe waren, flohen. Sie schrien. Sie dachten, die Erde könnte uns auch verschlingen. 35. Feuer kam von Jahwe. Es tötete die 250 Männer. Sie hatten das Räucherwerk gebracht.